Die Strömung auf den Straßen, schrun und ohne Schrun, mit Löchern und ohne das Dessen. Die Strömung ist das Leben, geboren und wieder geboren, und mit jeder Wiederbelebung, die Perfektion ist auf der Berg. Torrents überflutet, nicht nur durch Überflutung, wenn nie vor das Leben erzählt. Ströme blinden, Strang und weiter die Bestände, obwohl sie durch Erosion und Sonne geschnürt werden. Mama auf seine Herzen fließt, erzeugen und die Jugend und Vulkanen. Magma fließt ganz unten, mit Barnet-Sorbitan, mit Bunsch-Sorbitan, mit Besmilbum-Sorbitan. Die Strömung auf den Straßen, wenn die Oblichen nie bewerten kann. Die Strömung auf den Straßen und es ließ andere, wenn dieses vorlich ist. Die Strömung, es ist Torrent. Die Strömung, es ist Leidenschaft. Die Strömung, es ist alles. Mit Seele, mit Herzen, mit Leben. Die Strömung.